hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Deutschland! Ersatzteile müssen eine Menge her für die Gerätschaften der Bundeswehr. Die Helikopter der Marine voller Risse stehen auf der Liste der Ärgernisse. Es klappert der Heli im rauschenden Krach, klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Die Bundeswehr geht runter den Bach, klipp, klapp, klipp, klapp, nix klappt. Technik! Das neue iPhone verbiegt sich mit einem Griff. Es ist ein Boomerang. Und das Freistoßspray fällt durch den TÜV. Dann vielleicht besser mit Sahne. In New York. Fiasko! Das war alles heiße Luft, Luft, Luft. Geh beim Klima schnell vom Puff, Puff, Puff. Ohne Holland sind wir näher am Strand. Ballermann, na, na, na, Nachrichten. Ballermann, na, na, na, Nachrichten. Mehr Spaß. Einfach SWR 3.